Also herzlichen Dank auch für das Vertrauen und die Einladung. Mehr als bei anderen Vorträgen fühle ich mich überfordert von dem Thema und zu wenig im Thema drin. Ich wurde von Lukas eben angesprochen, ob ich das machen möchte, dazu etwas zu sagen. Und das werde ich auch tun. Ich hoffe auch, es wird eines oder das andere auch neu oder in der Wiederholung vielleicht hängen bleiben. Ich muss nur vorweg schicken, also gerade was den konkreten Konfliktablauf angeht, bewege ich mich mehr als in meinen anderen Themen im Bereich der These und freue mich über Korrekturen, falls ich etwas Falsches erzähle. Mir mangeln die Sprachkenntnisse, in weiten Teilen die Ortskenntnis und eben auch die dauerhafte Beschäftigung. Mein Herangehen an den Kosovo-Krieg, insbesondere den Kosovo-Krieg, eher den Jugoslawien-Krieg, ist dreierlei. Zum einen eben eine generelle Auseinandersetzung mit dem Pazifismus, zum anderen nochmal eine Auseinandersetzung mit einer spezifisch deutschen Perspektive auf den Jugoslawien-Krieg in seiner Reduktion auf den Kosovo-Krieg. Und das dritte ist eben die Diskussion innerhalb dessen, was man vielleicht an die deutsche Linke nennen kann, also eine spezifische Mythenbildung um diesen Kosovo-Krieg, wo ich weniger eine drastische Gegenthese formulieren möchte als ein skeptisches Kaviat, dass ich da dazu mahne, vielleicht diese dualistische Wahrnehmung zu brechen und auch diese deutschlandfixierte Wahrnehmung. Also zunächst einmal zum Pazifismus als Allgemeinen. Der Pazifismus in Deutschland war immer sehr widersprüchlich. Er entsteht ja eigentlich im Ersten Weltkrieg aus dem Widerstand der mancher Sozialdemokraten und Kommunisten gegen den Ersten Weltkrieg, gegen die Kriegskredite und war dahingehend noch verbunden mit einem übergreifenden Bild des internationalen Arbeiters, des kosmopolitischen Arbeiters, der nicht in den Krieg ziehen soll, weil es eben unsolidarisch ist, sich als Arbeiter gegenseitig abzuschießen. Und dahingehend war Pazifismus eingebettet in eine revolutionäre Theorie, in die Erwartung einer revolutionären Situation. Wenn die Arbeiter aufhören, aufeinander zu schießen, sich in Kriege hetzen zu lassen von Kapitalisten, dann würden sie eben die Gewehre in die richtige Richtung richten oder eben zum Aufstand des Proletariats schreiten und die richtige Revolution machen. Also Krieg war wesentlich interpretiert, unter anderem bei Rosa Luxemburg, aber auch in anderen Theoretikern, als Klassenkampf, als verlagerter Klassenkampf, teilweise als Priestertrug. Diese Revolutionserwartung wurde nach dem Ersten Weltkrieg dann noch einmal verändert. Also der Pazifismus hat sich noch einmal verändert. Er wurde im Wesentlichen Angst, einen Fehler zu wiederholen oder eben Sorge, der Erste Weltkrieg sorgte ja durchaus auch für Grauen, dieses Gemetzel zu wiederholen. Also es gab da auch schon einen Pazifismus, der durchaus universalistisch war, aber eben auch sein Recht hatte in dem Mahnen vor einem Gemetzel der Nationen. Was dann aber interessant ist, ist das Entstehen eines spezifischen postnarzistischen Pazifismus in Deutschland. Dieser spezifische deutsche Pazifismus ist wesentlich egoistisch getrieben, also es ist ein bürgerlicher Egoismus. Die Parole "Nie wieder Krieg" war verknüpft mit dem Wunsch nach Selbsterhaltung, mit der Furcht, selbst ausgelöscht zu werden. Wenn man noch einen Krieg führen würde, würde man eben gänzlich ausgelöscht. Also man wollte im Wesentlichen nicht noch einen Krieg verlieren als deutscher Pazifist. Das war das Eigeninteresse daran. Natürlich war im Pazifismus eine sehr rationale Komponente zu sagen, wir wollen pädagogisch aufklären, wir wollen hier eine liberale Pädagogik, die Kinder nicht in die Kriegsbegeisterung hineinerzieht. Das war absolut rational und gerechtfertigt. Trotzdem war diese Komponente des deutschen Pazifismus auch zu sagen, dieser Krieg soll uns nicht noch einmal passieren, uns als Bombenopfern oder wie auch immer man sich dann empfunden oder dargestellt hat als Deutscher. Das war eine ganz wesentliche Note, egoistischer Pazifismus. Und das war dann auch in der Weiterführung im Kalten Krieg das Grundelement des Pazifismus, dass man sagte, Deutschland liegt eben, das war so, in der Mitte Europas entlang dieser Ost-West-Konfrontation und wäre im Fall eines nuklearen Schlagabtauschs eben das Hauptschlachtfeld gewesen für einen nuklearen Krieg. Deshalb war der Widerstand gegen die nukleare Bewaffnung, gegen die Aufrüstung der Pershing-2-Raketen auch getragen von bürgerlich-egoistischen Argumenten. Man wollte nicht selbst in diesem Krieg sterben, absolut gerechtfertigt. Sehr vernünftiger Pazifismus, trotz all seiner wahnhaften Züge. Dieser Pazifismus war aber vor allem eben, wie gesagt, ein Eigeninteresse. Man wollte nicht selbst unter Krieg leiden. Es gab sehr selten eigentlich einen Pazifismus in Deutschland nach 1945 wahrnehmbar, der sagte, ja, wir müssen Frieden schaffen durch Kriegsbeteiligung, durch eigene Kriegsbeteiligung. Das gab es an den marginalen Rändern, nämlich im Bereich der revolutionären, antiimperialistischen Bewegung, dass man sagte, gut, wir beteiligen uns an der Seite unterdrückter Völker in Nicaragua oder in Kurdistan oder auch sind auch Leute nach Nordirland gegangen. Wir beteiligen uns an Kriegen in der Tradition des spanischen Antifaschismus und nehmen daran teil, um Frieden zu schaffen. Das gab es und diese Leute hatten sich aber selten als Pazifisten bezeichnet. Was aber auch eine Erbschaft, also es gab nie einen altruistischen Pazifismus, nie in Anführungsstrichen, ist eine These, eine Schublade, eine Anregung. Die Idee, dass Deutschland selbst als Konsequenz des Holocaust etwas opfern solle, etwas Eigenes opfern solle, nämlich Wohlstand opfern solle, auch Menschenleben, Soldaten opfern solle, um eben Faschismus zu bekämpfen, diese Idee blieb weitgehend aus. Also bis Mitte der 90er eben war die völlig absent. Die Idee, als Konsequenz aus dem Faschismus eben Deutschland zu einem Antifaschismus so weit zu erziehen, dass man selbst so etwas wie die Umbildung der Bundeswehr zu einer antifaschistischen Armee denkt. Das war undenkbar, war nicht vorgesehen. Die Bundeswehr wurde gegründet als eine Verteidigungsarmee in diesem Blockdenken, als eine Verteidigungsarmee gegen Ost, von den Amerikanern dann auch letztlich zugelassen, als Teil dieses Frontenkrieges, als Vorposten gegen eine Osterweiterung. Und im Zuge dessen hatten sich auch die Alliierten damit abgefunden, dass die Bundeswehr ihre rechten Tendenzen hatte, dass gewisse rechte Traditionen hier auch aufgenommen wurden. Man hatte den Konservativismus in Deutschland akzeptiert und begrüßt, weil er eben wirtschaftsfreundlich war und in dieser Blockkonstellation förderlicher war als das Gegenteil, eben eine sozialistische Entwicklung der deutschen Parteienlandschaft oder der deutschen politischen Landschaft, die mit dem Antifaschismus einhergegangen wäre. Nichtsdestotrotz gab es natürlich antifaschistische Traditionen in Deutschland, die wurden auch teilweise von den USA gefördert. Am Beispiel in Marburg gab es das Collegium Gentium, das war explizit der Versuch, über demokratische Basis, demokratische Strukturen eine deutsche Selbstverwaltung, also in Deutschland selbstverwaltete studentische Strukturen zu schaffen, so etwas wie Basisdemokratie zu fördern. Also da tatsächlich liberales Gedankengut zu etablieren und zu fördern. Das nur am Rande. Also dieser Pazifismus, diese Vorstellung, Deutschland müsste sich wegen des Faschismus, dürfte sich wegen des Faschismus nie wieder an einem Krieg beteiligen, die geht meines Erachtens ist die falsche Konsequenz aus dem Faschismus. Die richtige Konsequenz hätte von Beginn an lauten müssen, Deutschland so weit antifaschistisch umzuerziehen, dass selbst eine antifaschistische Armee daraus hervorginge. Das ist natürlich nicht real passiert. Es ist völlig klar, dass das so nicht passiert ist und dass es sehr unwahrscheinlich wäre und erst auf sehr lange Sicht denkbar wäre. Aber wäre eine prinzipiell logische Form, eine logischere Antwort gewesen auf den Faschismus als eben der merkwürdige Weg in den Pazifismus und diese Konsequenz dann. Vielleicht stellen wir es hinten an, oder ist es eine Korrektur? Ja, wir fangen auf, dass es die DDR gar nicht gibt in ihrer Geschichte. Ja, guter Hinweis. Also, Genau. Das ist kein Deutschland, das ist kein Antifaschismus, da gibt es keinen Pazifismus. Genau. Das liegt unter anderem daran, dass eben die DDR zu dem Zeitpunkt, als dann das Thema nochmal relevant wird, längst keine Rolle mehr spielte. Also die Diskussion war vor allem eine der westdeutschen Pazifisten, auch der Grünen. Das waren vor allem, würde ich schon behaupten, nach wie vor vom westdeutschen Pazifismus geprägt, der ganz stark die westdeutschen Grünen geprägt hatte. Aber genau, da hast völlig recht. Also es gab in der DDR diesen Versuch zur antifaschistischen Erziehung, aber auch da ist ja hinlänglich nachgewiesen, dass das sehr häufig Symbolpolitik blieb und dass diese... Ganz starken christlichen Pazifismus, es gab Leute, die ins Gefängnis gegangen sind wegen Friedensbewegung. Genau. Also Ich habe auch dieses Buch über die ostdeutsche Antifa rezensiert. Da ist der wesentliche Unterschied genau das, dass die Antifa nicht so stark eben in diesem autonomen Spektrum ist, sondern auch sehr stark eine Selbstverteidigung war, die politisch dann mit den Rändern zur christlichen Bewegung dann auch, zur christlich-demokratischen dann stattfand. Das ist ein richtiger Hinweis auf jeden Fall zur Differenzierung. Vielen Dank. Ja. Also, worauf ich hinaus möchte, wenn man Deutschland 1998 vorwirft, hier wieder Krieg zu führen, dann ist da grundsätzlich schon einmal etwas falsch gestellt, weil der eigentliche Vorwurf meiner Ansicht nach aus einer antifaschistischen Perspektive hätte lauten müssen, warum sich Deutschland nicht schon sehr viel früher an der Verhinderung von Genoziden beteiligt hat, warum es nicht schon sehr viel früher seine durchaus beträchtlichen ökonomischen Mittel, wenigstens wenn nicht auch seine beträchtlichen militärischen Mittel, ins Feld geschmissen hat, um zum Beispiel, nur als ein Beispiel, die Massaker an den Kommunisten in Indonesien zu beenden oder zumindest politisch zu hinterfragen, warum es nicht viel früher in Guatemala oder in Bangladesch oder dann in Kambodscha oder in Ruanda aktiv geworden ist. Der Vorwurf ist nicht, warum hat Deutschland nicht den Genozid in Ruanda verhindert oder warum dann im selben, wenn wir nur auf der Regionalebene verbleiben, warum hat Deutschland nicht hinreichend agiert, um das Gemetzel in Bosnien zu beenden, sondern der Vorwurf war tatsächlich, warum führt Deutschland wieder Krieg? Und das ist meines Erachtens inhaltlich schon ein verkürztes Herangehen an die Drastik dessen, was sich in der postnazistischen Weltordnung ereignet, nämlich dass Genozide ohne weiteres möglich waren, seriell, und dass es eben nicht als Konsequenz des Faschismus so etwas wie eine in Anführungsstrichen Weltpolizei, aber in irgendeiner Weise eine Rechtsverbindlichkeit, eine internationale Instanz geschaffen wurde, die diese Genozide verhindert. Genau das war eigentlich der Anspruch der UNO gewesen. Im Kosovo-Krieg wurde sehr häufig das Argument ins Felde geführt, dass dieser NATO-Einsatz ohne UN-Mandat geführt wurde. Gerade auch von Konkret und anderen Linken war das eines der zentralen Argumente. In den gleichen Institutionen war da längst klar, dass die UNO kein Instrument ist, das in irgendeiner Weise geeignet ist, Genozide zu verhindern, sondern dass von je auch bei den vergangenen Genoziden sich vor allem durch Untätigkeit und Handlungsunfähigkeit bewiesen hat. Wenn wir jetzt nochmal in das Kriegsgeschehen reingehen, in den 90ern, 95 geschieht das Massaker von Srebrenica, nur eines von vielen Massakern, aber das größte in diesem gesamten Krieg, das dann als einziges auch als genozidale Handlung eingestuft wurde, als Versuch eben hier diese ethnische Säuberung tatsächlich durch die vollständige Ermordung der verbleibenden Männer und Jungen zu erzielen. Dann war gerade dieses Massaker ein Beispiel dafür, dass die UNO nicht geeignet ist, das zu leisten. Weil diese UNO-Soldaten in Srebrenica stationiert waren, mit dem Versprechen, tatsächlich so lange zu bleiben, bis der Krieg aus ist, den Leuten zu helfen. Srebrenica war ein Fluchtort von vor allem muslimischen Bosniern, die aus den Dörfern ringsum, aus den Städten ringsum vertrieben wurden und in dieser muslimischen Enklave dann mehr oder weniger gefangen waren. Und die UNO hatte eben die Pflicht, hier diese Leute eigentlich zu verteidigen und hat es nicht getan, sodass unter den Augen der UNO bekanntermaßen diese Massaker stattfanden. Diese 90er sind aber nicht nur geprägt von diesem Versagen in Srebrenica, generell in Bosnien, sondern auch von mehreren Fehlschlägen. Am Anfang der 90er stehen zwei große Kriege, nämlich der zweite Golfkrieg im Irak, der unrühmlich ausging mit dem Machterhalt Saddam Husseins, dass Saddam Hussein an der Macht gelassen wurde, der mit Phänomenen einherging wie dem Golfkriegssyndrom, also eine neue Verwundbarkeit amerikanischer Soldaten auch signalisierte. Es kam auch in dieser Zeit, nicht das erste Mal, aber doch immer stärker, ein Bewusstsein auch für Kriegstraumata bei Soldaten. Und dann kam eben der Somalia-Schock, der diese weitere Kriegsdynamik entscheidend beeinflusste und der in den linken Darstellungen fiel. In Somalia wurden bei einem fehlgeschlagenen Einsatz, den man auch kritisieren kann und sollte, US-amerikanische Soldaten getötet, also abgeschossen in ihrem Hubschrauber und dann die Leichen eben durch die Straßen Mogadischus gezerrt und geschändet. Das führte zu einem überstürzten Abzug der USA aus Somalia und zu einer kurzen Phase des Nicht-Interventionismus, dass die USA entsetzt darüber waren, hier von so einem Land wie Somalia vorgeführt zu werden, gedemütigt zu werden und dann abziehen zu müssen, trotz einem UN-Mandat sich da herauszuziehen. Dieser Somalia-Schock war dann wiederum gefolgt, eben nicht nur von Jugoslawien, sondern auch von Ruanda 94. Ruanda war die zweite große Blamage der internationalen Staatengemeinschaft, die Ermordung von 800.000 bis 1,2 Millionen Menschen binnen weniger Wochen 1994, auch hier wieder unter den Augen der UN, gefilmt von der UN, ohne dass hier eine internationale Instanz angemessen interveniert hätte. Sodass dann 1995, also nach Somalia, Ruanda und Srebrenica, tatsächlich dieser Nicht-Interventionismus ideologisch keinerlei Legitimität mehr besaß. Dieser Pazifismus ist eigentlich an Ruanda zerplatzt, spätestens an Ruanda. Und es war klar, es muss hier in irgendeiner Form eine adäquate politische Institution geben, die mit solchen Konflikten frühzeitig und angemessen umgeht. Es war klar, die UNO wird es nicht sein. Das war jedem mit politischem Sachverstand klar, der die UNO in irgendeiner Weise von innen kannte. Die UNO war und ist ein antisemitischer Haufen, eine antisemitische Organisation, deren Hauptzweck darin besteht, Resolutionen gegen Israel zu verfassen. Das sage ich ganz unpolemisch, das ist objektiv so, die Mehrheit der Resolutionen der UNO betrifft Israel. An jeder zweiten Tagesordnung spielt Israel eine Rolle. Es geht da ausschließlich darum, als Plattform anti-israelische Propaganda zu betreiben für die unterschiedlichen muslimischen Staaten, für die jeweiligen Institutionen in der UN, die dann wiederum mit den palästinensischen Organisationen verknüpft sind. Ganz, ganz unpolemisch kann man sich an dem ganzen Material, das die UN produziert, vergegenwärtigen. Eine reine anti-israelische Propagandamaschine. Also niemand hatte irgendeine berechtigte Hoffnung darauf, dass die UN in Jugoslawien etwas lösen würde. Daher war eine sehr logische Antwort zu sagen, was gibt es, was bleibt uns nach dem Untergang der Sowjetunion, nach dem Untergang der UN in Ruanda, in Srebrenica, was bleibt da noch übrig? Es war eben die NATO, sodass die NATO sehr zu Recht diskutierte, hier in irgendeiner Weise die Erbfolge der UN anzutreten und zu sagen, so wir regeln Konflikte nicht unilateral, aber innerhalb des größten Bündnisses, das uns als Demokratien, als Bündnis von Demokratien bleibt, nämlich der NATO. So, das ist das eine, dass man logisch schon einmal nachvollziehen kann, dass es nicht ein heimtückischer imperialistischer Akt der NATO war, hier die Weltherrschaft anzustreben, die Weltherrschaft des Kapitalismus vorzubereiten oder in irgendeiner Weise sich noch einmal an der Sowjetunion zu rächen, sondern dass hier für die, die innerhalb dieser diplomatischen Konstellation aktiv waren, ganz klar war, es gab den Somalia-Schock, es gab den Ruanda-Schock, es gab den Srebrenica-Schock. Man hatte hier ein ernstzunehmendes Defizit, auf das man diplomatisch international antworten musste. Man hatte eine reale Überforderung, sodass das, was in den linken Schriften angenommen wird, nämlich ein lang angelegter, kalt kalkulierter Plan von Imperialisten, von Kapitalisten und so weiter, dass ich das nicht nachvollziehen kann. Es stimmt einfach nicht, es passt nicht. Es ist ernst zu nehmen, dass diese Staaten völlig defizitär aufgestellt waren. Keine Frage, auch was die Informationspolitik angeht, schlecht aufgestellt waren, was ihre Medienpolitik angeht, ihre Recherchen, ihre Geheimdienstarbeit, blamabel aufgestellt waren, dann auch diesen militärischen Feldzug blamabel durchgeführt haben. Aber dass im Prinzip es logisch war, dass die NATO auf eine Konstellation wie im Kosovo antwortet oder in Jugoslawien. So, jetzt mache ich nochmal einen Sprung zurück und gehe von diesem Exkurs oder von dieser Vorbereitung Pazifismus und NATO, Genozidalität, insgesamt noch einmal zurück nach Jugoslawien. Ich möchte da einfach versuchen, oder mein Herangehen war eben das einer Zeitleiste auch im Kopf, das nachzuvollziehen, was ist da eigentlich passiert nach und nach. Da gibt es sicherlich andere, die das viel besser können als ich, die da mehr drin sind und so weiter. Aber ich habe eben auch gemerkt, es ist bei meinen Zeitgenossen kaum ein Bewusstsein noch davon da, was ist da eigentlich erfolgt nacheinander, wer war da eigentlich wer. Die ganzen Namen kann man als Fremdsprachige auch schwer behalten oder mit Gesichtern verbinden und so weiter. Also zunächst einmal der Titoismus. Der Titoismus war im Prinzip eine Reaktion zunächst natürlich auf diesen Partisanenkrieg gegen Deutschland, gegen Nazi-Deutschland. Ein Versuch hier, eine Partisanenarmee, eine militärische Organisation in den Stand einer revolutionären Organisation zu erheben. Das war eben nicht das Resultat einer Revolution, sondern einer Partisanen, einer Armee. Und dann eben aus dieser Perspektive heraus, sich zum einen von Stalin zu distanzieren, sehr tödlichen Hass zu distanzieren, zu einer Konkurrenz der Systeme und etwas Eigenes zu erfinden, also etwas anderes als Stalin zu erfinden. Und auf der anderen Seite mit dieser geografischen Position dann auch etwas zu machen, also in der Nähe Europas zu versuchen, ökonomisch zu bestehen. Der Titoismus war anders als es seine Idealisierung, die mir bei meinen Eltern zum Beispiel oft noch begegnete, in der Linken insgesamt häufig begegnete, war es zwar eine vergleichsweise angenehme Despotie mit Reiserecht, mit bestimmten materiellen Annehmlichkeiten, einem gewissen Wohlstand, gewissen Freiheiten, aber es war eben auch ein Überwachungsstaat mit einem großen Geheimdienst, mit Massakern. Insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg wurden beileibe nicht nur Nazis, sondern eben auch politische Konkurrenten kaltgestellt, Stalinisten und solche, die man dafür hielt, massakriert, sodass eben Tito auch unter, ob zu Recht oder Unrecht, man kann das dann diskutieren, aber als einer der größten Massenmörder in der neueren Geschichte mit um die 200.000 Todesopfern im Zuge dieser postnazistischen Bekämpfung von Opposition, von Faschisten, aber auch eben von Opposition genannt wird. Also es wurden um 200.000 Leute umgebracht in Massakern, ohne Prozesse, teilweise eben dann in Karsthöhlen gekippt oder in Gräben verscharrt. So, das ist hier die Massengewalt in dieser Republik Jugoslawien eine gewisse Tradition oder bekannt war, nicht eine Tradition hatte, vielleicht wäre das übertrieben, aber es war durchaus eine bekannte Institution, diese Erschießung oder diese Massengewalt vorzunehmen. Das Zweite war, dass diese Geheimdienstorganisation nach innen, aber auch nach außen durch Erschießungen, durch, ja, durch Prozesse, auch durch Kaltstellungen, Propaganda und die üblichen Geheimdiensttaktiken der unangenehmen Art aufgefallen ist. Unter anderem dadurch, dass auch gezielt Kriminalität gefördert wurde, weil sie nämlich Devisen nach Jugoslawien brachte. Man förderte eben die organisierte oder ließ zu die organisierte Kriminalität im restlichen Europa, solange diese Kriminalität die Güter nach Jugoslawien einfuhr und dort eben umverteilt sozusagen, also in irgendeiner Weise zur Volkswirtschaft beitrug. Die dritte Dimension war die der Korruption. Also es gab ein gewisses Level an Korruption in der Jugoslawischen Republik und zwar ganz oben. Tito war einer der Diktatoren, die für ihren verschwenderischen Lebensstil bekannt waren. Er hatte selbst einige Schlösser in Jugoslawien für sich reklamiert, als Wohnsitz, als Jagdschloss, als Privatmuseen. Er wollte diese Kulturschätze regelrecht vor dem gemeinen Pöbel der Jugoslawen vorenthalten und für sich selbst reklamierte das eben für sich selbst, für die private Nutzung innerhalb dieser elitären Anlagen. Sodass wir da eine Korruption mit Bürokratismus einhergehend haben, natürlich eine Misswirtschaft durch zum einen Fehlplanung, zum anderen eben diesen verschwenderischen Lebensstil Titos und eben durch eine Kreditpolitik, dass Tito den Aufschwung Jugoslawien, der im Nachhinein oft idealisiert wird und mit der titoistischen Ära identifiziert wird, dass der auf Pump gelaufen ist und schließlich eben zum Zusammenbruch führen musste in den 80ern, zu einer großen Wirtschaftskrise in Jugoslawien, die diese Staaten dann in die Konflikte um diese materiellen Ressourcen, die noch verblieben, warf. Der Hauptkonflikt war hier Kroatien. Touristisch, Slowenien und Kroatien brachten einen Großteil der Devisen aus Westeuropa ein. Die ganzen Touristen fuhren nach Kroatien im Wesentlichen. 50% der Auslanddevisen kamen über Kroatien nach Jugoslawien und nur ein kleiner Teil davon floss nach Kroatien zurück. Dadurch fühlte sich Kroatien und Slowenien in geringerem Ausmaß benachteiligt. Serbien fühlte sich benachteiligt, weil es innerhalb dieser Aufstellung Titos in ethnische Autonomiegebiete eben auch benachteiligt blieb. Tito hatte explizit dieses, anders als ihm oft nachgesagt wird, er hätte die ganzen ethnischen Strukturen aufgelöst und das übergeführt in eine übergreifende Kollektivität, hat er explizit Minderheitenidentitäten gefördert, dadurch, dass er eben die Doktrin hatte, Serben in ihrem ihm bekannten großserbischen Anspruch klein zu halten, bewusst klein zu halten und demgegenüber die seiner Meinung nach schwächeren und kleineren ethnischen Gruppen gezielt zu bevorteilen. Also dieser spätere Konflikt war da durchaus schon angelegt, aber es war auch nicht unbedingt eine völlig irrationale Herangehensweise, das so zu lösen. Aber es stellten sich da eben Ausgangspunkte für Konflikte schon ein. Das nur zu diesem Mythos Tito. Und der Titoismus wäre eben die goldene Zeit gewesen, da wären die ethnischen Gruppen abgeschafft gewesen, alle hätten sich gut verstanden, die Roma mit den Serben und den Kroaten, das war sicherlich auch in den Schulen so, aber es war eben zu kurz und es wurde nicht explizit über diese ethnischen Identitäten hinweggeholfen, eine langfristig stabile Ersatzidentität angeboten, sondern es wurde eben subtil, gar nicht so subtil weiter befördert unter Tito das Bewusstsein, dass man als Kroate in einem Kroatien lebt mit einer serbischen Minderheit, als Bosniake in Bosnien und dann eben die Kosovaren in einer Provinz Serbien verblieben. Der Titoismus. Als Tito dann tot war, gab es diese 80er Jahre mit den Wirtschaftskrisen, dann der Zwang, dem IWF beizutreten und die internationalen Kredite anzunehmen, die Hyperinflation, die bis in die 90er hinein dauerte, eine ständige Verteuerung des Lebens. Also insgesamt war klar, dass dieser Staat sich so nicht halten ließ, dass er zerbrechen musste. Das bereitete sich schon spätestens in den 80ern vor. Hier anzunehmen, dass es ein lang gehegter Plan gewesen sei, das kommunistische Jugoslawien zu zerstören, wie es ja oft in der Linken behauptet wurde. Dass es allen politischen Expertisen zufolge einfach eine Illusion. Also Jugoslawien war wirtschaftlich extrem schlecht aufgestellt. Es hatte intern schon ethnische Konflikte weit zurückgehend angelegt innerhalb der jugoslawischen Politik, auch noch innerhalb der Verfassungsreform Titos, die nochmal diese ethnische Politik bestärkte, im Versuch, den Nationalismus einzufangen. Und dann eben auch spätestens mit der Machtergreifung Milosevic, mit dem Antritt einer autokratischen, wenn nicht Diktatur, aber doch Despotie, einer manipulativen Despotie. So, Jugoslawien brach zusammen. War einfach so, 91. Es wurde nicht von außen manipuliert. Ein Hinweis darauf, dass der Westen Jugoslawien nicht beseitigen wollte. Nur ein Beispiel dafür war, dass der Westen Tito eigentlich mochte. Der Westen mochte auch Jugoslawien. Man machte da Urlaub in Kroatien, man kannte das als den Balkan. Das war die Zeit, wo man auch gerne Balkan-Küche aß, da eigentlich gar nicht damit identifizierte, dass das etwas Negatives sei, dieses Jugoslawien, dass das ein kommunistisches Land sei, sondern Tito im Gegenteil so ziemlich jeden größeren Orden der westlichen Staaten mitgenommen hatte, vom Bundesverdienstkreuz bis zum englischen Order of Bath, französisches Ehrenmedaille der Fremdenlegion und so weiter. Er hatte von allen kapitalistischen Staaten die höchsten Würdigungen erhalten, was sehr ungewöhnlich wäre, wenn der Westen hier wirklich das Gefühl gehabt hätte, hier, man will diesen Kommunismus da endlich weg haben. Der Westen hatte nicht wirklich etwas gegen Tito. Und das, obwohl Tito tatsächlich nicht immer produktiv gehandelt hatte, da auch eine teilweise eine destruktive Rolle eingenommen hatte, oder eben auch relativ unberechenbar blieb in diesem dritten Block. Auch unter anderem zum Beispiel in Guatemala den Diktator gestützt hatte. Ein ganz paradoxer Zug, aber auch nicht weiter ungewöhnlich, eine komische Allianz. So, dann, als Jugoslawien zusammenbrach, war es nicht das einzige Land, das zerbrach, sondern 91, als sich Slowenien und Kroatien unabhängig erklärten, haben sich ungefähr ein Dutzend post-sowjetischer Staaten ebenfalls unabhängig erklärt. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion flog eine ideologische Klammer weg, die auch, wenn sie von der Linken hier verachtet wurde, trotzdem zumindest immer ein Wunschort blieb, dass sich die UdSSR irgendwann einmal doch bessern möchte mit Glasnost und Perestroika und der hiesigen Linke in irgendeiner Weise eine mächtige Basis, eine mächtigere Basis als die, die sie hatte, verschaffte. Das war, glaube ich, in weiten Teilen der Linken präsent, auch in den UdSSR-Kritischen. Sodass man hier noch lange, auch in der Konkret, eine gewisse Verbitterung darüber wahrgenommen hatte, dass die UdSSR und die DDR zusammengebrochen ist. Man teilte die Kritik an dem Stalinismus, ja, aber man hatte insgeheim eben die Vorstellung oder den Wunsch, zum einen, dass nicht alles schlecht war und zum anderen eben, dass sich dieses System vielleicht doch besser hätte reformieren können und dass man nicht eben dieses Aufgehen im im Kapitalismus hätte erdulden müssen oder hätte mit ansehen müssen. Ein verständlicher Wunsch natürlich wäre es schön gewesen, wenn die DDR oder die UdSSR sich in einen wirklichen Kommunismus übergeführt hätte und nicht in das Gegenteil dessen, zwar nicht die Vorstufe, sondern das Gegenteil des Kommunismus, diese Gewaltherrschaft. Nur war das eben nicht so. Die UdSSR brach zusammen und die Freude der Menschen darüber ist zumindest erstmal verständlich. Hier gab es zwei Tendenzen in der Linken, nämlich den Zusammenbruch der DDR und den Anschluss an die BRD als Tragödie zu empfinden und eben als Vorbote eines wiederauferstehenden Nazi-Deutschlands, eines Vierten Reiches, wahrzunehmen. Und diese Wahrnehmung war fatal, weil sie sich dann auch auf Kosovo übertrug. Diese Wahrnehmung war aber vor allem fatal, weil sie auch eine Selbsttäuschung beinhaltete, eine Interpretation zum einen von Geschichte in vergangenen Masken, über die Marx spottet im 18. Primär des Louis Napoleon, dass diese Revolutionäre immer wieder sich in vergangenen Masken, in Masken vergangener Revolutionen, Kostüme vergangener Revolutionen kleiden. Und dementsprechend auch Geschichte nur fehlverstanden werden kann, wenn sie stets nur in diesen identifizierenden Modi begriffen wird und nicht eben hier die tatsächlichen Veränderungen und Wandelbarkeiten von Ideologien innerhalb der Tradierung begriffen wird. Und natürlich hat sich der Nationalsozialismus tradiert in Deutschland, das war evident in der CDU, in den Institutionen, nur hat er sich dabei eben auch wandeln müssen und das Deutschland von 1990 war eben nicht annähernd das, was man von einem Vierten Reich befürchten musste. Genauso war der Anschluss der DDR an die BRD nicht eine nationalistische Revolution, wie das in der antideutschen Linken dann oft dargestellt wurde, sondern er war eben eine bürgerliche Revolution. Es sind eben Demokraten auf die Straße gegangen, es sind Leute auf die Straße gegangen, die ihre eigenen Rechte wollten. Die Proklamation war eben, wir sind das Volk und nicht wir sind ein Volk oder wir sind das deutsche Volk, sondern wir sind eben das Volk in einer Kritik eben dieses Anspruches der Partei, der SED, die Vertreter des Volkes zu sein. Zu sagen, ihr seid nicht eben die Vertreter des Volkes, das sind wir selbst. Das war eine durchweg bürgerliche Revolution, die mit anderen bürgerlichen Revolutionen vergleichbar war. Und ähnliche bürgerliche Revolutionen fanden durch die gesamte UdSSR hinweg statt. Das Interessante war eben, dass nun nicht die bürgerliche Demokratie herging und sagte so, wir bieten jetzt an eine Demokratie für alle, eine große Weltdemokratie, an der alle teilhaben können, ungeachtet ihrer Herkunft. Soweit waren die Demokratien einfach nicht, sie waren in diesem nationalistischen Widerspruch selbst befangen, sodass sich diese neu entstehenden bürgerlichen Revolutionen fast zwangsläufig nur auf eine Ersatzidentität berufen konnten und das war die nationale. Die Erfahrung war eben, dass diese Revolution gegen die UdSSR in Litauen, Lettland, Estland, in Polen, aber auch in Georgien, dass das nationalistische Revolutionen waren. Und da ist eben dieser entscheidende Unterschied in der Nationalismusforschung die Differenzierung zwischen einem Blut- und Bodennationalismus, einem chauvinistischen Nationalismus und einem bürgerlichen Nationalismus. Das muss man trotz aller Nationalismuskritik, die man in der autonomen Linken eben lernt, aller Nationalismus ist schlecht und so weiter, muss man irgendwann diese Differenzierung mitschneiden. Es gibt einfach einen bürgerlichen Nationalismus, der in irgendeiner Weise vermag, integrativ zu bleiben, auch liberal zu bleiben, der immer seinen Lunatic Fringe vermutlich immer hervorbringt als Extremismus, als chauvinistischen Nationalismus. Aber im Endeffekt sind eben alle westlichen bürgerlichen Demokratien in irgendeiner Weise nationalistisch gegründet worden, in irgendeiner Weise. Sodass man hier an diese osteuropäischen entstehenden nationalistischen Demokratien nicht die Frage stellen kann, sind die nationalistisch oder nicht, sondern die Frage stellen muss, ist das ein vorwiegend bürgerlicher Nationalismus oder bewegt sich der eben in die Richtung dieses Blut- und Bodenchauvinismus. Wir hatten permanent 1991, alle paar Wochen hat sich ein Staat von einem ehemalig sozialistischen Land in eine unabhängige, bürgerliche, nationalistische Demokratie verwandelt, selbst erklärt und wurde dann anerkannt, sodass die Entscheidung Deutschlands, Slowenien und Kroatien nach einem halben Jahr, über einem halben Jahr Konflikt mit diesem komplett, wirtschaftlich komplett gescheiterten Jugoslawien, diese beiden anzuerkennen, überhaupt nichts Außergewöhnliches war in dieser Zeit. Permanent wurden Staaten anerkannt, die entstanden sind, sondern dass es durchaus einer Logik entsprach, die im internationalen Kontext auch vorhanden war. Es war nicht das Neue, was hier erfunden wurde, heimtückischerweise von der Bundesrepublik Deutschland, hier die Nation in Westeuropa lang angehegt wieder auferstehen zu lassen, sondern es war der internationale Modus, mit dem Sozialismus umzugehen. Die Konkursverwaltung des Sozialismus bedeutete, bürgerliche Nationalismen, bürgerliche Nationalstaaten zu schaffen. Davon war der Westen überfordert genug, um hier irgendwo einen Plan zu haben. Man hatte händeringend damit zu tun, diese ganzen Nukleararsenale in irgendeiner Weise einzudämmen. Es ging genug dabei verloren. Man musste diese ganzen irrsinnigen Waffenarsenale irgendwo eindämmen, für die auf einmal keiner mehr zuständig war. Diese ganzen Panzerfriedhöfe, die dann teilweise nach Äthiopien verklappt wurden und 98 nochmal verwendet wurden, 99 im Krieg Äthiopien-Eritrea. Und auf einer Seite hatte man diplomatisch alle Hände voll zu tun und war überaus schlecht aufgestellt, um da noch irgendwelche Jugoslawien-Strategien auszuhacken und dafür Ressourcen zu haben. Das ist meine, ich lasse mich da auch gerne widerlegen, nochmal am konkreten Material. Natürlich gibt es bestimmte Präferenzen, die sich nachweisen lassen bei Kinkel. Es gibt die Besuche von Franz Josef Strauß, die Kontakte von der CSU zu türkischen Faschisten ebenso wie natürlich zu albanischen Nationalisten oder kroatischen Faschisten, das existierte zweifellos. Die Frage ist eben, welche Rolle spielte das in diesem Konflikt? Hier ist die Wahrnehmung der Linken tendenziell wie auf sehr viele Konflikte chauvinistisch oder in irgendeiner Weise kollektivierend und sehr bequem. Im Jugoslawienkrieg wie in anderen Konflikten. Es wird nämlich davon ausgegangen, dass Konflikte generell im Rahmen dieser antiimperialistischen Weltordnung, dass da Gesellschaften sind, die sich irgendwie in einem naiven Zustand befinden und dann von den Imperialisten hineingehetzt werden in Kriege, die sozusagen Manipulationsfolien bilden, die irgendwie da manipuliert werden und dann gehen sie in den Krieg, ohne wirklich richtig zu wissen, was sie tun. Also das ist eine Vorstellung von diesen Leuten generell als Unmündigen, als Leute ohne eigene Interessen, die ein bisschen doof sind und sich manipulieren lassen. So dass alle Schuld letztlich bei den westlichen Staaten liegt, alle Schuld an Konflikten, als aber auch alle Genialität, alle bösartige Genialität, alle Entscheidungsfähigkeit. Besonders sichtbar wird das an afrikanischen Konflikten, wo man grundsätzlich dann davon ausgeht, dass im Kongo die Leute alle von westlichen Handykonzernen instrumentalisiert sind und einfach zu doof sind, um ihre eigenen Interessen zu durchschauen. Demgegenüber hat zum Beispiel Gérard Prunier am Beispiel des Kongo-Kriegs sehr schön herausgearbeitet, wie diese afrikanischen Guerillas sehr gut durchschaut haben, diese diplomatischen Bedingungen, die Naivität westlicher Diplomaten und auf dieser ganzen Klaviatur sehr gekonnt spielen konnten und man eher davon ausgehen musste, dass die afrikanischen Guerillas die westlichen Diplomaten manipulierten als umgekehrt. Das nur am Rande. Wie ich generell dazu komme, diesen Mythos einer großen Manipulation, einer Fremdsteuerung dieses ganzen Konfliktes. Dieser Mythos lautet im Wesentlichen eben, Deutschland hätte durch die Anerkennung Kroatiens, durch die Förderung des Faschismus in Kroatien, die Zusammenarbeit mit Ustaša, hätte diesen ganzen Konflikt verantwortet und die einzelnen Akteure wären eben dann demzufolge unschuldig daran, hätten keine eigenen Anteile daran. Das ist generell eine Perspektive, die der Antiimperialismus eintrainiert hat, den Leuten antrainiert hat und die ich für fatal halte, die ich auch für arrogant diesen Leuten gegenüber halte, die man für unmündig erklärt, im Guten wie im Bösen. Oh. Dass sich Slowenien als erster Staat unabhängig erklärte, die Geschichte dessen kann man sich nochmal separat anschauen. Ich möchte empfehlen dazu, sich unter anderem diese Dokumentation, der Bruderkrieg, Kampf um Titus Erbe heißt die Dokumentation, glaube ich, sich das anzuschauen. Da kommen sehr, sehr viele Originalzitate zu Wort, die man nicht fälschen kann oder die man nicht irgendwie falsch darstellen kann. Also ausführlichste, ich glaube, der Film dauert 5 Stunden, ausführlichste Interviews mit dem harten Kern der Beteiligten, mit Milosevic, mit seinen engsten Vertrauten und so weiter und so fort. Und an diesen Zeitzeugen-Aussagen lässt sich sehr gut ermessen, die Situation, die Grundlage der Entscheidung Sloweniens, auch sich aus Jugoslawien zu verabschieden und auch die Entscheidung Milosevic, hier nicht den Kampf um Slowenien anzutreten. Die generelle Erklärung, warum Slowenien so einfach unabhängig werden konnte, 1991, im Zehntagekrieg, mit einem Krieg, den die jugoslawische Armee krachend verloren hatte, weil sie eben nicht damit rechnete, auf Widerstand zu stoßen, zum einen, aber auf der anderen Seite, weil es keinen Willen gab, diesen Krieg zu gewinnen. Warum Slobodan Milosevic hatte keine serbische Minderheit in Slowenien gesehen und hatte damit auch kein Interesse an Slowenien, sagt er auch selbst so. Sein Interesse war Kroatien, weil in Kroatien die Krajina, Serben eine bedeutende Minderheit waren und hier ging es ihm darum, Serbien innerhalb dieser jugoslawischen Republik zu stärken, als das eben mit dem Nationalismus der anderen Staaten beantwortet wurde, hatte er versucht, mal mehr verzweifelt, mal mehr zynisch, diese Randgebiete, die serbischen Minderheiten in den umliegenden Staaten an Serbien anzuschließen und ist im Wesentlichen jedes Mal gescheitert. Zunächst schien er jedes Mal Erfolg zu haben, sowohl in Kroatien als auch in Bosnien-Herzegowina. Und später ist er eben dann jedes Mal weitgehend gescheitert. Kroatien wurde fast ethnisch homogen. Die Serben wurden aus Kroatien vertrieben. In Bosnien-Herzegowina entstand die Republik Srpska, in der eben die serbische Minderheit nach wie vor lebt. Und im Kosovo sind die Serben heute auch weitgehend marginalisiert oder geflohen. So dass man sagen kann, insgesamt ist dieses Projekt Milosevic eines sicheren großen serbischen Staates, der die Randzonen anschließt, ist vollständig gescheitert. In der Retroperspektive, wenn man sich anschaut, diese Prophezeiungen der Linken. Zum einen, dass hier in Kroatien der Faschismus wieder aufersteht mit der Ustascha, dass in Bosnien-Herzegowina der Al-Qaida-Islamismus jetzt wütet, dass in Kosovo ein Groß-Albanien entstünde und dass in Deutschland ein Viertes Reich entstünde, dann muss man sagen, diese ganzen 4 Prophezeiungen oder Ängste kann man alle heute zu den Akten legen, das ist nicht passiert. Ich fange von hinten nach vorne an und ich komme damit dann auch langsam zum Ende oder zur Diskussion. Deutschland ist heute mitnichten noch interessiert an militärischen Auseinandersetzungen, seit es die ersten Rechnungen für den Afghanistan-Krieg erhalten hat, die ersten Zinksärge aus Afghanistan kommen, hat Deutschland ein einziges Projekt und das heißt Friedensmacht Deutschland, sich aus Konflikten rauszuhalten, die Kosten dafür einzusparen, die Kosten nach Möglichkeit umzuwälzen auf Frankreich, England und USA oder auf Stellvertreter billig umzuwälzen, Flüchtlinge rauszuhalten, bis in die Sahara das Abschottungsregime zu machen und internationale Konflikte durch Appeasement mit Diktatoren zu lösen. Entwicklungshilfe im Wesentlichen als neoliberale Erziehung zur Marktwirtschaft zu betreiben. Good Governance, Korruptionsbekämpfung und sowas, das ist heute Entwicklungshilfe. Man verteilt CDs oder DVDs an irgendwelche Chiefs in Afrika, auf denen dann erklärt wird, wie man nicht korrupt arbeitet und so. Also die ganze Entwicklungshilfe in Deutschland ist völlig technokratisch auf Flüchtlingsabwehr ausgelegt heute. Es gibt kein Projekt, Deutschland militärisch in irgendeiner Weise zu beteiligen. Die deutsche Armee ist bekanntermaßen technologisch völlig im Arsch, ist in desaströsem Zustand. Man spricht auch in Russland davon, dass Deutschland eben nicht mal mehr verteidigungsfähig ist, von einem Angriffskrieg ganz zu schweigen. Es versucht auch natürlich, sich um die NATO, den Anteil an der NATO herumzudrücken, sodass man sagen kann, dieses Projekt einer Militarisierung der Bundesrepublik wurde durch diese Erfahrung Kosovo, aber vor allem durch die Erfahrung Afghanistan drastisch zurückgefahren auf wenige, ganz limitierte Einsätze, die ein sehr geringes Gewaltpotenzial haben und natürlich im Rahmen dieser Begrenztheit irgendeinen Mehrwert abwerfen sollen, aber da kann man auch nicht davon sprechen, dass hier Deutschland auch nur annähernd da anstünde oder davor stünde, sich Ressourcen gewaltsam anzueignen. Das kann es in seiner ökonomischen Machtposition sehr viel besser auf ökonomischem Wege tun, zum Beispiel Mauretanien dazu zu erpressen, die Fischgründe freizugeben für die EU-Fischerflotten oder eben sich irgendwelche Ressourcen aus irgendwelchen Regenwäldern zu holen. Das geht alles ökonomisch viel einfacher als militärisch. Also diese Dystopie der Linken zu sagen, hier entsteht mit Kosovo eine durchmilitarisierte Bundesrepublik, die ist empirisch in der Realität nicht entstanden. Genau das Gegenteil ist entstanden. Eine Rückkehr zum klassischen deutschen Pazifismus, ein Sparpazifismus ist im Wesentlichen, zum ökonomischen Vorteil Deutschlands Frieden zu führen. Auf Kosten der Akzeptanz von genozidalen Massakern, unter anderem eben in Syrien, in Jemen. Größere Kriege werden von Deutschland längst toleriert. In Kroatien, man kann natürlich und sollte kritisieren, dass die Ustascha dort revisionistisch glorifiziert wurde, wieder in Fußballstadien verherrlicht wird und so weiter. Trotzdem sind Ustascha-Symbole in Kroatien verboten offiziell, während sie in Österreich erlaubt sind, komischerweise, weshalb dieses Bleiburg-Fest immer in Österreich stattfindet. Und insgesamt gibt es eine starke demokratische, liberale Mitte in Kroatien. Und ich kann auch nur raten, mal hinzufahren, auch mal mit den Leuten zu reden. Ja, man findet natürlich Faschisten, man findet Nazis, aber man findet auch sehr eine kroatische Intelligenzia, Jugendliche, die in europäischen Universitäten studieren können inzwischen. Und ich würde sagen, von diesem Staat geht keine Gefahr einer Faschisierung mehr aus. Es gibt Antisemitismus, es gibt Faschismus, aber ich würde behaupten, auch wenn ich da kein großer Kenner bin des Landes, überhaupt nicht, nicht mal ein kleiner, würde ich doch aus der Ferne behaupten, Kroatien ist kein faschistischer Staat geworden. Noch weniger Slowenien. Slowenien war von Beginn an auch eine bürgerliche Revolution, deren Ausgangspunkt war, das Presserecht zu verteidigen, eine bürgerliche Zeitschrift zu verteidigen, die Redakteure zu verteidigen. Es hatte eine sehr starke liberale, demokratische Tradition jetzt seit über 20 Jahren. Keine größeren Vorkommnisse aus Slowenien zu melden. Sodass man sagen kann, Slowenien war auf jeden Fall eine der großen Erfolgsgeschichten von postsozialistischen Staaten in der Überführung in die bürgerliche Demokratie. Allein wenn man nach Slowenien fährt, würde man sagen, für Slowenien, um Slowenien aus diesem ökonomisch völlig kaputt gewirtschafteten Jugoslawien, auch politisch dann kaputt gewirtschafteten Jugoslawien herauszulösen, das hatte ein Recht, ein gewisses Recht, auch die Anerkennung Sloweniens hatte positive Effekte, war in irgendeiner Weise logisch und legitim. Was die großen Problemfelder Bosnien-Herzegowina und Kosovo angeht, Serbien ist auf dem Weg zur EU, Beitrittsverhandlungen und so weiter. Auch da würde ich sagen, ist der Übergang gelungen, unter anderem dadurch, dass Milosevic auch gestürzt wurde, von innen gestürzt wurde und es eben nicht dazu kam, dass diese NATO-Angriffe die Bevölkerung hinter Milosevic zusammengeschweißt hätten, sondern dass er irgendwann auch einfach, dass die Leute genug von ihm hatten. Verbleibt im Kosovo als ein Krisenherd und Bosnien-Herzegowina mit einer fragilen Gesellschaft, wo man aber auch sagen muss, Kosovo ist zwar anfällig für Salafisierung des Alltags, das Schicksal teilt es aber auch mit einer ganzen Reihe von anderen Staaten, die Europa überhaupt nicht auf den Schirm hat, auch mit innereuropäischen Communities. Natürlich gehen Salafisten nach Bosnien und haben dort Erfolg. Das haben sie auch in Staaten wie Ghana, das haben sie im ganzen subsaharischen Afrika, auch in Südamerika, in Staaten, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Also die salafistische Expansion findet in Bosnien-Herzegowina nicht in einem überraschenderen Maße statt als in Trinidad, Tobago oder eben Sri Lanka oder Kenia. Die Probleme sind insgesamt die gleichen. Auch vor dem Krieg war Bosnien moderat islamistisch, ja. Es gab Izetbegovic als Präsident. Izetbegovic war der Muslimbruderschaft zugehörig. Er hatte eines dieser großen Manifeste geschrieben für einen islamischen Staat zwischen kapitalistischer Moderne, bürgerlicher, demokratischer Moderne und eben Kommunismus. Er bot diesen Islam als dritten Weg an, ganz klassische Muslimbruderschaftenstrategie. Aber trotzdem, wenn man die Filmaufnahmen aus dieser Zeit sieht, man sieht eine Masse an unverschleierten Frauen in Bosnien, man sieht unverschleierte Frauen Izetbegovic umarmen und küssen, als er eben dann letztendlich diesen Staat ausruft. Man kann nicht davon sprechen, dass hier unmittelbar die Pakistanisierung Bosniens angestunden hätte oder die Al-Qaida-Sierung. Diese Mujahideen waren allen Schätzungen zufolge 1.000 bis 2.000 Kämpfer. Maximalschätzungen sind um 5.000 Kämpfer, die aus Pakistan und anderen Staaten nach Bosnien gereist sind. Das hatte eine eigene Dialektik, auf die ich ganz kurz eingehen möchte. Das eine ist eben, dass niemand den Bosniaken geholfen hat, den muslimischen Bosniaken, gegen die serbische und dann später kroatische Aggression. Sie haben das eindeutig als Aggression erfahren müssen, als ethnische Säuberung, deren primäre Täterschaft zunächst bei den serbischen Milizen lag, wo es zu genozidalen Massakern kam, sodass man sagen kann, den muslimischen Bosniaken hat eben niemand geholfen, da lag ein Just Cause herum, dessen sich Salafisten natürlich angenommen haben, genauso wie sie in Syrien auch irgendwann sich dieses Bürgerkrieges angenommen haben. Sie haben militärisch kaum eine Rolle gespielt, auch wenn das von Holbrooke manchmal dargestellt wird, sie hätten die Bosniaken gerettet, wird insgesamt das heute so eingeschätzt, dass die militärische Relevanz der Mujahedin marginal war und dass sie zwar kurzfristig über einige Rekrutierungserfolge in den Dörfern zu verzeichnen hatten, aber dann sehr rasch isoliert wurden und dann nach einigen Massakern, die Köpfungen beinhalteten, dann sehr rasch in Diskredit gerieten und wieder ausgeladen wurden. Ja? Einen Anschluss noch geben. Ja? Ich würde gerne mehr hören zu dem eigentlichen Einsatz, militärischen Ansatz Deutschlands im Kosovo-Krieg. Im Kosovo-Krieg, genau. Dann komme ich jetzt nochmal zum Kosovo. Das Kosovo heute, genau, da komme ich zu dem Kontrapunkt. Das alles war jetzt sozusagen Einkreisung, wo ich denke, dass die Linke hier falsch geurteilt hat, dass sie sich falsch beeinflussen ließ. Der erste Anfang unter anderem mit dem SANU-Manifest 86, als nämlich, jetzt kommen wir zum Kosovo auch, bleiben wir beim Kosovo, als serbische Intellektuelle behaupteten, im Kosovo fände ein Genozid an Serben durch die Albaner statt, ein politischer, kultureller, physischer Genozid, wie es in dem Manifest heißt, das die konkret damals veröffentlicht hatte. Also diese Rede von einem, falsche Rede damals, grundweg falsche Rede von einem Genozid in Kosovo, die wuchs auf dem Boden serbischer Intellektueller. So. Zur Kritik Kosovos. Ja, das alles vorausgesetzt war die gesamte Diplomatie im Kosovo-Krieg desaströs, muss man tatsächlich sagen. Die NATO ließ sich manipulieren, vielleicht bereitwillig manipulieren von UÇK-Militärs. Sie hatte auf die UÇK gesetzt zu einem Zeitpunkt, wo man auch diskutieren kann, dass die UÇK nämlich zu diesem Zeitpunkt Massenbewegung geworden war, einen gewaltigen Zulauf hatte von der durchschnittlichen Bevölkerung und dadurch auch eine höhere Legitimität als in ihren Anfangsjahren, als sie vor allem terroristisch gegen serbische Flüchtlinge in Kroatien zum Beispiel in Erscheinung trat. Also die UÇK wandelte sich. Es hatte auch da eine gewisse Logik, aber eben auch eine marginale, dass die NATO die UÇK irgendwann anders nahm als zu Beginn. Was jetzt aber Matthias Künzel macht in seinem Buch Der Weg in den Krieg, was wahrscheinlich alle an die Deutsche Linken irgendwann gelesen haben, er beschreibt, er isoliert diesen Kosovo-Konflikt von dem üblichen Geschehen in Jugoslawien, auch vom übrigen postsozialistischen Geschehen und schreibt hier die Geschichte Kosovos, als hätte es die Vorgeschichte des Srebrenica, die genozidalen Massaker in Bosnien-Herzegowina, nicht gegeben. Auch wenn seine Darstellung des ganzen Kosovo-Konfliktes, kann ich sagen, er hätte jetzt irgendwie groß falsch recherchiert. Das ist alles schlüssig, das würde ich auch sagen, stimmt weitestgehend. Es gab diese Tradition der albanischen Nationalisten. Ich hatte selbst albanische Jugendliche bezeugt, vor wenigen Jahren, als noch albanische Jugendliche hierher kamen. Inzwischen wurde das auch weitgehend abgestellt. Aber 2015 kamen eben auch albanische Jugendliche nach Deutschland, die von ihren Familien nach Deutschland geschickt wurden, weil sie die nicht mehr ernähren konnten. Und was ich dann beobachten konnte, ist, wie da 15-Jährige, 14, 15, 16-Jährige auf ihren Handys alle diese entsetzlichen Karten von Großalbanien hatten und da fasziniert davon waren, wie aus Kosovo erst diese einzelnen Gebiete sich dann anschließen und irgendwann selbst italienische Teile da anschließen. Also diesen albanischen, großalbanischen Nationalismus, den gibt es. Diese Leute werden nach wie vor verdummt mit diesem albanischen Nationalismus. Ihnen wird eingeredet, sie könnten irgendwann tatsächlich noch Mazedonien und Albanien da hereinholen. Das ist aber unschwer als Ersatzidentität zu erkennen. Diese Leute, diese Jugendlichen kommen aus einer Gesellschaft, werden sie ausgestoßen quasi als mittellose, arbeitslose Jugendliche, müssen oft als Kinder auf dem Bau arbeiten, als Fliesenleger. Der eine war mit 11 schon irgendwie Fliesenleger in Griechenland und zieht dann mit Arbeitsdruck durch Europa. Sie haben also effektiv nichts Positives von ihrem Heimatland erfahren und von den eigenen Eltern kriegen sie auch eher nichts, als dass sie Geld noch zurückschicken müssen. Der ganze Heroismus ist natürlich komplett im Arsch, sodass es nur aus einer psychologischen Sicht nachvollziehbar ist, warum so eine Propaganda, die hier so eine gewaltige Ersatzidentität anbietet, auf fruchtbarem Boden fällt. Und da wäre auch nur zu raten, dass man in der pädagogischen Arbeit sehr viel stärker dieses Problem des großalbanischen Nationalismus unter Jugendlichen in den Blick nimmt und dagegen wirkt und insbesondere diese Falle von Identifizierung aufbricht. Das Problem ist, wenn man das psychologisch aufbrechen möchte, muss man auch so Phänomene wie Fußballnationalismus hinterfragen und Leute generell gegen Propaganda immunisieren. Daran hat man bekanntermaßen kein Interesse. Also man stößt da in der Aufklärung über Propaganda in der Immunisierung sehr rasch an Widerstände in den Kirchen, in den ganzen Institutionen wie Fußball, wo es dann immer heißt, ja so ein bisschen Identität mit dem Kollektiv und so, das ist ja alles gar nicht schlecht. Also generell will diese Gesellschaft, hat diese Gesellschaft keine Ersatzideologie anzubieten gegen den Nationalismus, keine integrative, die diesen vernachlässigten, verarmten Jugendlichen tatsächlich etwas anderes anbieten könnte. Das hat der Kommunismus mal geleistet, die kommunistische Ideologie. Und das ist eben in den Massakern der kommunistischen Staaten untergegangen. Dieser Kosovo-Krieg selbst wurde durchweg desaströs geführt. Er war militärische Blamage, Man kann auch da wiederum nicht sagen, dass es ein, aus dieser Blamage heraus, dass es so ein cooler, langfristig angelegter, toller Plan war, um Serbien kaputt zu machen, sondern das war einfach eine komplette Fehlplanung, eine Unterschätzung der Fähigkeiten auch der jugoslawischen Armee. Man hatte tatsächlich, und das lässt sich an den Militärstrukturen ablesen, die Vorstellung, man könnte Jugoslawien zu einem Kompromiss im Kosovo zwingen. Das Ziel war eben gerade nicht, wie dann im Nachhinein in der Verschwörungstheorie behauptet wird, die industrielle Infrastruktur Serbiens auszulöschen als Konkurrenten in Europa, teilweise als Konkurrenten Deutschlands in Europa oder sich der zerstörten Infrastruktur dann zu bemächtigen, sondern gerade an diesem desaströsen Verlauf des Krieges, der dann erst zur Zerstörung führte, lässt sich ablesen, dass die NATO sich hier grundsätzlich verkalkuliert hatte, dass hier kein lang angelegter Plan vorherrschte, sondern es eben irgendwann zu einer reinen, zu einer stumpfen Bomberei eben wurde. Warum? Der NATO ging sehr bald Präzisionsraketen aus. Die jugoslawische Armee hatte sehr rasch ihre Flugabwehr stillgestellt, dass sie nicht mehr ortbar war, in den zahllosen Bunkern versteckt, die Armee zurückgezogen in die Bunker, sodass es die ganze militärische Infrastruktur intakt blieb, aber durch einen reinen Luftkrieg sich eben nichts veränderte. Also sie hatte keinen Einfluss auf den Luftkrieg, aber sie blieb weitgehend intakt. Sodass die eigentliche Antwort der NATO tatsächlich hätte lauten müssen, Bodentruppen einzusetzen. Das wäre militärisch das Sinnvolle gewesen in so einer Situation. Und sie stattdessen eben aus Angst vor einem Bodeneinsatz mit dem Luftkrieg weitermachte und dann eben Serbien in einem skandalösen Bombenkrieg auch in die Kapitulation bombte. Warum skandalös? Weil diese ganzen Fehlschläge dabei auftraten, undifferenzierte Bombardements. Die Luftabwehr erzwang eine höhere Flug. Dadurch, dass die Luftabwehr nicht ausgeschaltet wurde, mussten die Bomber höher fliegen, waren unpräziser. Diese Chemiefabrik bekanntermaßen wurde gesprengt. Die chinesische Botschaft, ein Personenzug wurde getroffen, Flüchtlingstracks. Teilweise. Also es war alles ein militärisches Desaster und eben nicht, wie befürchtet, ein großer Triumphzug des neuen Deutschlands, des vierten, auferstehenden Vierten Reichs. Mit dieser Blamage konnte sich in der Folge auch keiner schmücken oder in irgendeiner Weise brüsten. Weder Fischer noch Scharping noch sonst irgendwer. Weshalb ich grundsätzlich davon ausgehe, dass Fischer und Scharping, wenn wir mal die deutsche Seite nehmen, die ja nicht alleine diesen Krieg verantwortet haben, da war die NATO insgesamt beteiligt, dass Fischer und Scharping das nicht kalt geplant haben, auch dieses Material nicht als kalt gefälscht haben, sondern dass sie zum einen etwas vollzogen haben, was wir aus der Psychologie als eine neurotische Ersatzhandlung oder als Verschiebung kennen, dass nämlich aus dem Bosnien-Konflikt die Bilder von ethnischen Säuberungen, von Massakern präsent waren, dass sie gespeichert waren, dass sie mit Serben assoziiert wurden. Die Massaker wurden vor allem von den serbischen Bosniaken begangen, von den Milizen, von den Freischärlern, die natürlich von Serbien unterstützt wurden, aber die nicht gleichzusetzen waren mit der jugoslawischen Volksarmee, die da überwiegend eine serbische Armee bereits war. Milosevic hat kurzum Karadzic und Mladic unterstützt, ja, das schon, aber er war nicht alleiniger Herrscher über diese, sondern hatte immer wieder seine Konflikte mit ihnen und war teilweise durchaus im Dissens mit diesen Akteuren. Trotzdem, es war gewisserweise nachvollziehbar, dass hier die serbische Armee assoziiert wurde, es hatte eine gewisse Logik, dass die serbische Armee zu diesem Zeitpunkt assoziiert wurde mit genozidalen Akten, mit ethnischen Säuberungen. Und dass in dieser Konfliktkonstellation des Kosovo natürlich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit bestand, dass sich so etwas wie Bosnien, wie Srebrenica wiederholen würde im Kosovo. dass ich die, genau die gleiche Situation wie in Bosnien-Herzegowina wiederholen würde. Das war eine zulässige Annahme und das war eine reale Bedrohungslage. Davon gehe ich zunächst einmal aus. Das waren zwei Faktoren. Dieser Wunsch, nachholend etwas an Srebrenica, an Bosnien zu ändern, das Nachholen zu vermeiden, und das andere eben diese Assoziation von Serbien damit. Was daraus gemacht wurde, ist, und das hat auch sein Recht, dass in der deutschen Propagandamaschinerie, die dann anlief, in den Zeitungen unreflektiert aus den aus der Nazi-Propaganda Themata übergingen in die serbische, in die antiserbische Propaganda. Dass hier nationalsozialistische Themata unreflektiert hochkochten, sodass man sich hier tatsächlich aus einer antifaschistischen Perspektive vor den Kopf langen musste und man sich fragen musste, wie kommen diese Leute dazu, wo kommt das her, dass die Leute hier auf einmal diese Schlagzeilen machen. Oder nur ein Beispiel, dass dann in den deutschen Kontingenten dann tatsächlich Lili Marleen gespielt wurde, was das Lied das Symbollied der deutschen Besatzung Jugoslawiens unter den Nazis gewesen ist. Nur, es ist eben ein Unterschied, ob ich hier einen Plan annehme, eine lang angelegte Verschwörung hin zu einer Wiedererrichtung des Vierten Deutschen Reiches, oder ob ich hier annehme, unreflektierte, auch paradoxe Identifikation, Tradierung von Trümmern nationalsozialistischer Symbole und Ideologien, die nicht zwangsläufig die nicht zwangsläufig identisch sind mit einer vollumfänglichen Übernahme dieser Politik. So. Dargestellt wird es so, als hätte Deutschland diesen archaischen Hass auf Serbien künstlich hochstilisieren müssen, überhaupt erst erfinden müssen, um dann zu einem neuen Krieg gegen Serbien zu blasen. Da würde ich doch sagen, das ist eine Verzerrung dessen, was die serbischen Armeen, sowohl eben in der Republika Srpska als auch dann in Kosovo, aber vor allem eben in Bosnien-Herzegowina und Kroatien, was da über 5 Jahre hinweg in diesen Jugoslawienkriegen verbrochen wurde von serbischen Milizen und Militärs. Das hatte da das Bild der, in Anführungsstrichen, der Serben wesentlich stärker beeinflusst, würde ich behaupten, als hier eine unbewusst stattfindende, aber sicherlich marginal stattfindende Tradierung von antiserbischen Stereotypen aus der nationalsozialistischen Propaganda. Was soll das denn mit Auschwitz, dieser Arsch, wie kann man denn so was in den Mund nehmen im Zusammenhang mit was in Jugoslawien passiert ist? Vieles sind nicht die Münze gewesen, doch bestimmt nicht auf die Kroaten. Genau, vielen Dank für diesen letzten großen Punkt, die Entsorgung von Auschwitz, dass man mit gutem Recht dann sagen kann, und da gehe ich die Kritik am Kosovo-Krieg am weitesten auch mit, dass hier das, was am stärksten stattfand, war eben die Entsorgung von Auschwitz, hier zu sagen, wegen Auschwitz ziehen wir in diesen Krieg gegen Jugoslawien, oder hier findet so etwas wie Auschwitz statt, hier wären KZs. Es gab KZs in Bosnien-Herzegowina, es gab diese Lager mit entsprechenden Bildern von verhungerten Menschen, von zu Tode gefolterten Menschen im gleichen Kontext. Ja, es war nicht völlig absurd, davon auch im Kosovo zu sprechen. Trotzdem, an den Aussagen auch von Scharping lässt sich hier ein Reflexionsauswahl feststellen. Nur auch hier von Entsorgung zu sprechen, ja, diese Entsorgung fand stellenweise statt. Auf der anderen Seite fand unter Rot-Grün das erste Mal eine massive Aufarbeitung des Nationalsozialismus ihren Ausgang, den die Kohl-Regierung über lange Zeit gedeckelt hatte. Es wurde unter Fischer die nationalsozialistische Vergangenheit des Auswärtigen Amtes das erste Mal ausführlich bearbeitet. Es entstand unter dieser rot-grünen Regierung, das erstmal so etwas wie Staatsantifaschismus, das Antifas explizit, also dass Leute aus den Antifas das erste Mal die Möglichkeit hatten, hier eine langfristige Arbeitsperspektive zu finden, Antifaschismus auf Wunsch des Staates zu vollziehen. Vieles von dem, was wir als reale Aufarbeitung der Vergangenheit heute treffen, in Museen, in Gedenkstätten, in der Abschaffung bestimmter Straßenzüge, das nimmt mit Rot-Grün seinen Ausgang. Weshalb ich auch da sagen würde, es kommt nicht so ganz hin. Es wurde eben nicht im Zuge einer großen nationalistischen Ideologie durch Rot-Grün und deren Kriegsbeteiligung Auschwitz entsorgt, weil die gleiche Regierung dafür gesorgt hatte, dass hier nicht das allererste Mal, aber doch in einem bislang unbekannten Ausmaße Antifaschismus überhaupt und die Aufklärung über Auschwitz Einzug sehr viel stärker erhalten hat in die Schulbücher, in die Politik, als unter den gesamten CDU-Regierungen zuvor. Das nur als K-Wert. Ja, es war eine groteske, oder es hätte dieses Tabu geben müssen, hier von Auschwitz zu sprechen. Zum anderen aber war die Rede Fischers, die auf dem Bielefelder Parteitag, dachte er zunächst nicht, es ist im Kosovo passiert so etwas wie Auschwitz. Nein, er sagt, dass die Konsequenz aus Auschwitz eben sei, nie wieder Faschismus, dass so etwas nie wieder geschehen darf. Also, dass der Pazifismus kein Recht hat als antifaschistischer. Und das ist gewissermaßen eine logische Konsequenz. Das führt diesen Pazifismus auf eine sinnvolle Weise ad absurdum, auf eine logischere Konsequenz ad absurdum, als sie bis dahin unter weiten Teilen der Linken vorherrschend war. Und das ist eben mein Hauptargument zu dem Thema. Auch wenn Fischer diese Reflexionsausfälle hatte, wenn die Reden teilweise schwer erträglich sind, bewegte er sich doch in seiner Konsequenz, den Pazifismus abzuschaffen. Auch im Hinblick auf diese Wiederholung von ethnischen Säuberungen in Europa, im Blick auf Srebrenica, dass die Konsequenz eben nicht sein kann, Pazifismus, sondern dass die Konsequenz aus Auschwitz eben ist, eine antifaschistische Kriegsführung gegen solche Erscheinungen. Also im Prinzip war dieses Argument gegen den Pazifismus durch Fischer gerechtfertigt, nur es war eben, wie meine Interpretation wäre, eine Verschiebung von Bosnien-Herzegowina auf Kosovo und in diesem Fall eben unzulässigerweise auf Kosovo auf Basis der damaligen Materialien nicht zulässig gewesen, sodass dieser Kosovo-Einsatz vermutlich im Zuge einer großen Manipulation entstand, dass diese Manipulation aber nicht lange angelegt war, das ist meine Interpretation, sondern dass diese Berichte über das angebliche Massaker von Hadžak, der wahrscheinlich ein gefälschtes Massaker, nicht von Beginn an gefälscht waren, sondern dass man zunächst einmal daran glaubte, dass man sich von dieser Propaganda hinters Licht führen ließ von der UÇK und dann nicht den Mut hatte, das einzugestehen, dass man hier manipulierbar war, hier nicht den Rückzieher zu machen, sondern sich eben selbst einzureden, dass man mit Milosevic tatsächlich den Richtigen schon trifft. Und das stimmte auch. Milosevic war fällig. Es war etwas Ähnliches im Zuge einer prolongierten Konflikterweiterung zu erwarten. Dass es aber in dieser Selbsttäuschung, in dieser Selbstlüge auch man verharrte. So, das wäre mein Hauptargument. Es war kein lang angelegter Plan, wie das Künzel behauptet, wie das viele andere behaupten, wie das auch Jutta Ditfurth behauptet. Joschka Fischer sei ein ganz kalter Machtstratege, der schon 1990 quasi hier den Kriegsgang plante, aus reiner persönlicher Bosheit heraus. Das ist so ihr, in Kürze ihr Mythos, sondern dass diese Leute tatsächlich in irgendeiner Weise überfordert waren, noch in den 90ern unter dem Druck waren, Ruanda und Srebrenica in irgendeiner Weise in eine politische Konsequenz zu überführen, dass ihr Pazifismus tatsächlich fundamental in Frage gestellt war und sie dann in einer Situation wie Kosovo sich bereitwillig manipulieren ließen, aber tatsächlich an diese manipulierte Lüge lange glaubten und danach glaubten, eben auf dem richtigen Weg zu sein. Das kann man vorwerfen, diese Manipulierbarkeit, die ist in anderen Kriegen allerdings auch gegeben gewesen, der erlag auch die Linke immer wieder, die Konflikte falsch interpretierte, die manipuliert wurde, sei es von der PKK, sei es von der angolanischen MLPA oder eben von südamerikanischen Guerillas. Es gab immer wieder die Manipulation auch der Linken durch vorgetäuschte politische Situationen, durch Übertreibungen. Es gab die Solidarisierung zum Beispiel der Studenten, der sozialistischen Studenten mit Kambodscha, die für Pol Pot Flugblätter verteilten. All das war bekannt. Also da würde ich sagen, ja, man ist täuschbar. Es kann auch ein im Prinzip aufrichtiger antifaschistischer Ruf zum Einsatz im Nachhinein sich als falsch erweisen oder als aufgrund gefälschter Ergebnisse. Da muss ich da die Konsequenzen daraus ziehen für die Zukunft. Das andere aber ist, dass die diesen Vorwurf machen, der falschen Konsequenz oder der Täuschbarkeit, auf einmal dann anfingen, eben noch einmal das SANU-Memorandum zu teilen, in dem eben von einem Genozid an Serben im Kosovo die Rede, selbst von dem Vierten Reich im Kosovo, von dem Entstehen eines Vierten Deutschen Reiches, also wieder eine groteske Übersteigerung dessen, durch die Militarisierung warnten, die fantasierten hier von einer großen heimtückischen Verschwörung der NATO gegen einen eventuell wieder erstarkenden Sozialismus, die also überhaupt nicht in den Blick nahmen, die Genozide der 90er, die selbst überhaupt keine Konsequenz zogen aus den Genoziden und die demzufolge auch die Konsequenz aus Auschwitz überhaupt nicht vollzogen hatten. Der Pazifismus blieb auf einem Stand des Ersten Weltkriegs, als hätte kein Genozid des 20. Jahrhunderts je stattgefunden. Es gab kein Konzept, es gibt auch immer noch kein Konzept der Linkspartei, wie irgend gegen Genozide zu intervenieren würde. Heute findet in Jemen ein Krieg statt mit einer gewaltigen Hungersnot, einer instrumentalisierten Hungersnot. Die Antwort, die Deutschland darauf hat, ist, keine deutschen Waffen an Saudi-Arabien zu liefern. Also es bleibt auch nach wie vor diese Aktivität Deutschlands, was Genozide, was Kriege betrifft, auf einer narzisstischen Ebene. Man guckt zuallererst, ist da irgendetwas von Deutschland dabei? Nein, dann nehme ich das irgendwie raus, dann importiere ich da eben keine Waffen ein. Das Gleiche, als es darum ging, eben Waffen an den islamischen, an die Jesiden zu schicken, an die Kurden, gegen den islamischen Staat zu kämpfen. Eine einzige narzisstische Diskussion, in der wieder so getan wurde, als wüsste man nichts, als nichts Genaues nicht, als wüsste man nicht, ob danach mit den Waffen nicht was passiert. Also eine rein narzisstische Diskussion, in der es mitnichten darum ging, Leuten zu helfen, sondern irgendwie entweder selbst frei davon zu bleiben, nicht schuld zu sein, dass sich etwas wiederholt, oder nicht schuld daran zu sein, dass Waffen zweckentfremdet werden. Und in diesem Kontinuum eines narzisstischen Schulddiskurses bleibt der gesamte linke Pazifismus nach wie vor verharrt und da bleibt der Kosovo-Krieg eben nicht ein, wie ich sagen würde, ein schlechtes Beispiel für eine Intervention, eine fehlgeschlagene Intervention, die man als solches akzeptieren kann, wo man Kritik dran üben kann, aber sie bleibt eben nicht dieses gewaltige Beispiel die zynische Remilitarisierung Deutschlands, sondern sie bleibt ein Beispiel dafür, wie kleingeistig diese ganzen bürgerlichen Demokratien geblieben sind, dass sie keine Ersatzideologien anbieten und dass die Menschen auf aller Welt nach wie vor nicht versprechen, irgend sich erst für ihre Situation zu interessieren, ein angemessenes Vorsorgeinstrumentarium gegen Genozide und gegen Medienfälschung, gegen Instrumentalisierung einzurichten und dann eben eine schlagkräftige Instanz zu schaffen, die Genozide oder Massaker, die dem annähernd auch nur nahe kommen, zu verhindern. So. Vielleicht ein Fazit wäre, Kosovo nicht mehr so stark rückblickend zu betrachten, sondern zu gucken, was kann man heute für Kosovo zu tun, für Kosovo tun. Mein Vorschlag wäre, pädagogische Arbeit mit Jugendlichen, diesen großalbanischen Nationalismus tatsächlich aktiv bekämpfen. Und zwar nicht, indem man Menschen bekämpft, sondern indem man ihn ideologisch aufzeigt und kritisiert auf allen Ebenen, in den Universitäten, in den Schulen, in der Zusammenarbeit. Und dass man generell daran arbeitet, diesen Pazifismus zu entsorgen, auf eine gesunde Basis zu stellen. Ja, man muss Kinder dazu erziehen, dass sie nicht den Krieg verherrlichen, dass sie diese ganzen Waffenspiele vielleicht etwas weniger angedient bekommen, dass sie diesen ganzen Fußballnationalismus nicht nötig haben. Das wären Extrakte aus dem Pazifismus, die zu übernehmen werden. Was man aber zu entsorgen hat, ist die Vorstellung, man soll keinen Krieg mehr führen und die Vorstellung, man würde dadurch irgendetwas Gutes tun, gerade als Deutscher dann keinen Krieg zu führen. Ich sage immer, Deutschland hat sich an zahllosen Genoziden beteiligt durch Nichtintervention. Dadurch, dass es nichts dagegen getan hat, hat es sich sehr viel stärker schuldig gemacht in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts als durch diese vergleichsweise kleine, gescheiterte, fehlgeschlagene, fehlgeplante Intervention im Kosovo. Ich beende jetzt einfach und übergebe jetzt auch einfach euch das Wort.